Herzlich willkommen bei Darkseer Radio, ihr hört Pachetalk mit alternative Energie. Heute ist der 23.10.2019 und es ist 21.03 Uhr. Den Anfang macht die Band Zeit mit Hexe in Remix 1. In der nächsten Stunde hört ihr den nächsten Track von der Band Zeit mit Hexe in Remix 2. überall durchgeknallt. Bei uns geht's jetzt weiter mit Eisenfunk und Schutzverletzung. In der nächsten Stunde hört ihr nochmal die Band Zeit mit Hexe im Remix 2 auf Dark Zero Radio, dem Music von The Dark Side. Hier ist Paradox. Bei uns geht's jetzt weiter mit den Metallspürhunden und das Pendel auf Dark Zero Radio. Das war Crematory mit Fly. Weiter geht's bei uns mit einem Klassiker, und zwar Front 242 mit Operating Drex. Danach geht es weiter mit Sam. Bei uns geht's jetzt weiter mit Sam und der Arm of Justice. Grüße gehen nach Portugal zu Alex. Moment, ich muss mal nachschauen. Alexandrina, sorry. you to pray to your God. I want you to pray that he comes and saves you. I want lightning to come down and crash upon my fucking head. Das war Sam, der Arm of Justice. Weiter geht es mit Welle Erdball und 1000 Tage. Jetzt wird's ein bisschen ruhiger für euch. tausend Tage im Jahr, da denke ich nur noch an dich. Auch wenn die Welt untergeht, für uns ist es nie zu spät. In meinem Traum nur zum Schein, da gibt es nur dich und mich. In tausend Tage im Jahr, denke ich nur noch an dich. Tausend Tage im Jahr, denke ich nur noch an dich. Auch wenn die Welt untergeht, ist es für uns nie zu spät. In meinem Traum nur zum Schein, da gibt es nur dich und mich. In tausend Tage im Jahr, denke ich nur noch an dich. Nach dem Break geht es weiter mit Trisomy 21 und Now in der Lesser Strip Version. Im Anschluss geht es weiter mit Forthcoming Fire und Feuer. Danach geht es weiter mit Essence of Mind und My Time. Grüße gehen nach Wiesbaden, nach Kreuztal und nach München, nach Dachau und nach Passau und an alle, die sich frisch zugeschaltet haben. Ihr hört Taxi Hoch Radio. This is the fallout. I believe in you. Bei uns geht's jetzt weiter mit Destroyed und Friends or Who? Na dann, ihr hört Daxio Radio. Nach dem Break geht es dann weiter mit Zeit und Hexe im Remix 2. Viel Spaß beim Zuhören. We'll be right back. überall durchgeknallt. Es war Zeit mit Hexe in Remix 2. Weiter geht's bei uns mit Cefalki und Schutzengel. Gehen wir sehen vor, in dem Licht ein Seil. Gehen wir sehen vor, Das war Sepalki, eins meiner Lieblingsbands mit Schutzengel. Danach geht ein Track nach Portugal, den Track muss ich nicht ansagen. Viele Grüße. Dieser Track ist natürlich auch noch für Alexandrina in Portugal und viel Spaß damit. Dieser Song wie auf Alexandrina in Portugal. Weiter geht es mit den Metal-Spürhunden und Kawum auf Daxio Radio. Es ist 22.19 Uhr und es ist der 23.10.2019. Ihr hört gleich Mesh mit Open Up the Ground. Und danach geht es weiter mit Tedtronic im Regen auf Daxio Radio. Die Werbung kam wieder mitten im Lied, mitten wo ich gesprochen habe und mitten, wenn man es nicht braucht. Aber ihr hört Daxio Radio, weiter geht es mit Deadtronic im Regen. Danach geht es weiter mit Iris und Lens of Fire. Thunder, lightning, hail, shine. We'll be right back. Das war Iris mit Lens auf Fire. Habt ihr Anregungen, Wünsche oder andere Ideen, bitte an darkzero@gmail.com. darkzeroradio@gmail.com. Hier ist euer Paradox. Ihr hört jetzt Ghosting mit Todesengel auf Darkzero Radio. Ich wollte mich nochmal entschuldigen für meine Sprachfehler. Ich habe schon lange nicht mehr gesendet, circa 3-4 Wochen her. Und ja, also Infos könnt ihr gerne bei darkzeroradio@gmail.com hinschicken. Anregungen, Wünsche, Verbesserungen. Wenn ihr Moderatoren werden wollt, immer herzlich willkommen. Ich grüße mal den Thorsten aus Blauen und danke für den coolen Chat und ihr seid bei Darkzero Radio. Im Anschluss geht es weiter mit Covenant und The Man. Ja, vielleicht haben wir fast oder bald einen neuen DJ an der Seite von Darkseer Radio. Würde mich recht herzlich freuen, wenn es soweit wäre. Hier hört Darkseer Radio mit The Covenant und The Man. We are the man, silent and cold, beautiful eyes, sheep among wolves. We are the man, silent and strong, beautiful eyes, sheep among wolves. Beautiful eyes, sheep among wolves. Sheep among wolves. Sheep among wolves. Sheep among wolves. Wake up. Normalerweise rede ich nicht in die Musik rein, aber ich mache jetzt mal eine Ausnahme. Ich bin bis 23 Uhr da. Mein Name ist Paradox und ihr hört Darkseer Radio. Und ich wünsche euch dann später noch eine schöne gute Nacht und wir hören uns bald wieder. Ich versuche alles möglich zu machen, nächste Woche wieder zur selben Zeit zu senden auf Darkseer Radio. Vielleicht gibt es wieder was Neues. Es ist jetzt 22.44 Uhr, ihr hört Darkseer Radio. Beautiful eyes, shape among wolves, shape among wolves, shape among wolves. Bei uns geht's gleich weiter mit IBM von DuPont und Expo 2K. Ihr findet uns im Internet unter darkseerradio.com, auf Facebook und Instagram. Infos schickt bitte an darkseerradio@gmail.com. Bei uns geht es weiter mit den farbigen Köpfen und Hold My Hand, The Colored Heads auf Darkseo Radio. Ich grüße mal Diana aus Hessen. Vielleicht hörst du mir ja noch zu. Und danach geht es weiter mit The Bow und Destroy Me auf Darkseo Radio, der Music from the Dark Side. Bei uns geht's jetzt weiter mit neuer deutscher Todeskunst und der Band Relatives Menschsein und Androiden. Das ist mein letzter Track für heute. Ich verabschiede mich. Ich wünsche euch gute Nacht und danke fürs Zuhören. Bis die nächsten Tage. Euer Paul Paradox. Good night und dunkle Träume. Planloses Chaos, hilflose Beine der Opfer am Galgen.